Achtung Volkshochschule, Xieberger und Co. Nicht einmal Sprachwissenschaftler wissen genau, wie viele Sprachen es gibt. Ob derzeit 2500 oder doch eher 5500 Sprachen gesprochen werden, hängt ganz davon ab, wer die Sprachen wie zählt. Eine von diesen 2500 oder 5500 Sprachen ist jedenfalls das Deutsche. Und das Deutsche besteht natürlich auch wieder aus vielen Teilen, den Dialekten. Der bayerische Dialekt, der alemannische Dialekt etc. Aber bis wann ist ein Dialekt noch ein Dialekt? Und ab wann ist er schon eine eigene Sprache? Jeder Wiener würde versichern, dass die Xieberger, also die Vorarlberger, eine eigene Sprache sprechen. Hitze, Herzi, Sezi, Heisi. Schwitze, Tutzi, Sezi, Tausi. Na, das klingt ja fast wie Chinesisch. Hitze hat sie, sagt sie, habe sie. Schwitzen tut sie, sagt sie, tue sie. An Ma hat in Ma aufgeschaut und sie denkt, gibt's da noch mehr Mö? Ein Mann schaute hinauf in den Mond und dachte sich, gibt es da noch mehrere Monde? Und dann hat er ein paar andere Mä hergeholt, damit sie mit ihm in die Mö aufschauen und Mu machen. Und dann holte er noch mehrere Männer, damit sie mit ihm hinauf in die Monde blicken und Mu machen. Die Germanisten sagen, dass auch die vorarlbergische Mundart sowie das übergeordnete Alemannische noch eindeutig Teil der deutschen Sprache ist, auch wenn es östlich des Arlbergs keiner mehr versteht.